Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Sex mit Pannen. Welche Sexpannen gab es in eurem Leben schon? Erzählt mir alles, radikal alles. Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt bin ich gespannt auf Sascha, 23 Jahre alt. Ja, hallo. Hi. Domian. Ja. Ja, bei mir war das folgendes Problem. Ich wollte mit meinem Freund schlafen. Ja. Und der hatte aber leider in dem Moment hatte der Hämorrhoiden. In dem Moment hatte der Hämorrhoiden? Wie ist das denn möglich? Ja. Die kommen ja nicht so von einer Sekunde auf die andere. Ja, schon nicht. Die waren schon vorher da. Nur es war halt eben mal so, wir wollten zusammen schlafen. Ja. Und da habe ich gesagt, können wir nicht, ne? Und da hat er doch gesagt, wir könnten doch mal probieren, ja, und da haben wir es probiert. Mhm. Ja, naja, sind die Hämorrhoiden aufgeplatzt. Also, nun müssen wir es auch im Detail erfragen. Er hat äußere Hämorrhoiden oder innere Hämorrhoiden? Ja, innere. Innere? Ja. Das ist, das heißt, man sieht die dann nicht so. Nee, nee. Und es kam dann zum Analverkehr? Ja. Ne? So stellen wir uns das alle vor. Ja. Und dann sind die Dinger geplatzt. Was passiert denn dann? Ja, da musste er halt im Krankenhaus, ist operiert worden. Wie? Direkt so notoperationsmäßig? Ja, ja. Da kam viel Blut. Eieiei. Ei, ei. Ja, war schon schlimm. Da war also Schluss mit lustig, ne, in der Sekunde. Mhm. Dann musste der in Krankenhaus. Ja, dann bin ich natürlich mit. Mhm. Und da habe ich mich auch untersuchen lassen. Da hatte ich schnell auch noch eine Geschlechtskrankheit davon. Davon? So schnell hast du das dann diagnostiziert bekommen? Ja. Glaube ich nicht. Doch. Innerhalb von einer halben Stunde? Ja, ich war ja da auf. Ich war ja dann. Wer weiß, was du vorher alles schon gemacht hast. Nee. Du klingst schon so. Nee. Also die Panne war, dass die Hämorrhoide geplatzt ist. Es ist Blut floss. Ja, und auf mein Glied floss. Auf dein Glied floss, ja. Wohin auch sonst erstmal. Ja. Ja, und hatte denn dein Freund, ich meine, wenn man sowas hat, kennt man diese Art der Beschwerden ja, dass er sich dann überhaupt auf den Analsex eingelassen hat. Ja, ich hab dir noch zu ihm gesagt, lass mal lieber sein. Und da hat er gesagt, nee. Kann nichts passieren, das hab ich schon mal gehabt. Also. Das habe ich dir damals nicht gesagt. Ja. Und das ging gut. Und ja, da habe ich auch nicht weiter dran gedacht. Also wohin einen die Geilheit so treiben kann, ne? Ja. Ja, und nu, was ist danach dann passiert zwischen dir und deinem Freund? Ja, da war im Krankenhaus. Mhm. Ja, und da habe ich dem ruhig gesagt, warum der mir das nicht gesagt hat, also dass das so passieren könnte, ne? Mhm. Ja, und da hat er gesagt, das hätte er schon mal mit mir gemacht und das wusste ich damals nicht. Ja. Habt ihr denn irgendwann später mal einen reibungslosen Verkehr gehabt? Nee, später habe ich mich dann von dem getrennt. Ach so. Das war eine Sexpanne mit und durch Hämorrhoiden. Erzählt von Sascha. Danke für deinen Anruf. Tschüss, Domian. Tschüss. Ich liebe dich. Ja, wunderbar. Ich dich auch. Tschüss. Jetzt ist die Kerstin dran und die ist 28. Hallo. Ja, Juh. Jetzt bin ich erplatt, dass ich auch mal in der Sendung bin. Ja. Gibt's ja gar nicht. Ich habe auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Aber nicht mit Hämorrhoiden? Nein, ohne. Nein. letztes Jahr war ich mit einem Typen zusammen und wir hatten immer ziemlich wilden Sex. Irgendwie ja, waren wir beides große, kräftige Menschen und da gab es schon mal irgendwie, war das dann manchmal nicht so zart, sondern eher heftig so. Mhm. Da lagen wir mal auf dem Sofa, also er saß und ich lag auf dem Sofa mit dem Kopf zur Sofalehne hin und haben da rumgeknutschen, rumgemacht. Mhm. Und da bin ich mit meinem Kopf, mit meinen Haaren in einen Kerzenständer geraten, der neben dem Sofa stand. Ich hoffe, die Kerze brannte nicht. Doch, die Kerzen brannten und meine Haare standen leider in Flammen. Oh. Ich hatte nur kurze Haare, aber so ein ganz schlimmer Schaden war es nicht. Wir haben sofort gemerkt und auch gerochen, was stand denn hier so, haben wir sofort löschen können, so mit den Händen. Also gab es richtige Flammen an den Haaren? Ja, das konnte ich nicht sehen jetzt. Also ich habe nur gemerkt, es wird heiß am Kopf und es stank fürchterlich. Und dann habe ich sofort mit der Hand halt das ausdrücken können. Aber vor lauter Schreck bin ich ganz schnell mit dem Kopf hochgekommen und mit meinem Kopf gegen seine Stirn geschlagen, aber ziemlich fest, also aus dem Schreck heraus. Und so, dass ich glaube, dass ich dadurch mein Nasenbein angebrochen hatte. Es hat richtig gekracht und geknirscht in meiner Nase. Ich konnte das Knirschen hören, also es war jetzt nicht schief oder so. Ich bin auch nicht damit zum Arzt gegangen. Aber 2-3 Monate lang habe ich irgendwie noch gemerkt, dass es da drin ein bisschen wackelig ist in der Nase. Oh, das war so eine Verkettung, ne? Ja, das war eine wirkliche Verkettung. Du bist dann an ihn gestoßen und die Nase war vielleicht angebrochen oder angerissen oder so etwas. Ja, das fühlte sich so an für mich. War dann aller Sex dahin, alle Sexlust oder habt ihr trotzdem... Nein, wir haben ziemlich drüber gelacht und sich in die Ecke gelegt. So also du bist hart im Leben. Trotz gebrochenem Nasenbein geht's bei dir auch dann zur Sache noch. Ja, da haben wir uns halt ein bisschen abgelegt und so und dann ging's weiter. Habt ihr wahrscheinlich gelacht darüber? Ja, ziemlich. Ganz witzige Geschichte gewesen. Haare in Flammen und Nase angebrochen. Ja, aber so Sachen passieren halt beim Sex, ne? Ja, passieren. Das sind Sexpannen, wie man sich das so vorstellt. Und das ist auch das Thema heute Nacht. Danke für deinen Anruf. Ja, okay, bitte. Tschüss, Kerstin. Tschüss. Also wenn ihr irgendwelche Pannen dieser Art auch erlebt habt, und viele von uns, die meisten von uns, haben ja so etwas schon erlebt. Ich habe vorhin nachgedacht vor der Sendung, ob ich sowas auch schon mal erlebt habe. Mir ist spontan nichts eingefallen. Ich würde es gerne erzählen, aber mir ist wirklich nichts eingefallen. Aber ich glaube, ganz viele Leute haben da schon so ihre Storys hinter sich. Wenn ihr Lust habt, es mir zu erzählen, Telefonnummer 0180 5678 111. Und wenn ihr faxt, die Nummer bitte 0180 5678 110. Und dann nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Jetzt ist Christina dran und die ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also mir ist im Gegensatz zu den anderen ziemlich was Lustiges passiert. Ja. Und zwar, ich habe mit meinem Freund geschlafen. Ja. Und in dem Zimmer, ich hatte nicht aufgepasst, hatte die Tür nicht zu, da kam mein Hund mit rein. Dein Hund? Ja. Und was für einen Hund hast du? Ich habe einen kleinen Mischling. Einen kleinen Mischling. Ja. Ja. Und der ist ziemlich eifersüchtig, weil ich den schon 12 Jahre lang habe. Du hast den länger als den Freund vermutlich? Ja. Ja. Und er lässt nicht so gerne jemand an mich ran. Kann man verstehen, ne? Hm. So als Hund, wenn man sich in den Hund hineinversetzt. Ja, doch. Ja. Er war so eifersüchtig und so, das ist genauso wie bei Katzen oder was, wenn man geboren wird oder so. Mhm. Auf jeden Fall kam er dann aufs Bett gesprungen und meinte doch, meinen Freund anzuknurren müssen. Ja. Mein Freund war sauer, ja. Ich war beleidigt und danach lief gar nichts mehr. Also er hat deinen Freund nur angeknurrt? Ja, also gebissen hat er nicht. Das ging ja noch. Ich habe ja gerade schon an viel schlimmere Sachen gedacht. Ich sehe deinen Freund da nackt liegen, ne, völlig entblößt. Und der Hund kommt rein und er sieht ein gewisses schönes Stückchen Fleisch an deinem Freund. Stell dir mal vor, der hätte da reingebissen. Ja, was für eine Katastrophe das gewesen wäre. Ja doch, aber zum Glück, mein Hund, der hat noch nie gebissen. Ja, aber in dem, eifersüchtige Hunde sind für eifersüchtige Menschen, ne? Ja, die kann da man... Da beißt man schon mal, genau, da beißt man schon mal hin, wo man sonst nicht hinbeißen würde. Ja. So, dann hat er geknurrt und dann war alles gegessen. Die ganze Stimmung war weg. Aber du hättest den Hund da rausschicken können und euch wieder so in... Ich hatte es versucht, ich hatte ihn rausgeschickt, uh-huh. Aber irgendwie weiß ich nicht. Da war die Stimmung weg. Dein Freund war so verschreckt von dem Hund. Wie heißt der Hund? Timmy. Und wie heißt der Freund? Jakob. Jakob. Also Timmy und Jakob, das ist kein gutes Gespann. Nee. Wann war das? Das war vor 3 Wochen ungefähr. Und wie gedenkst du jetzt weiter vorzugehen, dass so etwas nicht normal vorkommt? Also ich wohne eine Etage höher als meine Mutter. Ich wohne noch bei meiner Mutter. Mhm. Und halt in der Zeit muss er unten bleiben. Also Timmy muss immer runter, wenn Jakob kommt. Ja. Liebe Christina. Ja. Danke für die kleine nette Geschichte. Ich habe noch eine Frage. Na, frag mal. Kann ich wohl ein Autogramm von dir haben? Ja, das kannst du. Dann rufen wir dich gleich nochmal an und wir notieren dann deine Adresse. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Christina, ciao. Stichwort Autogramm. Wenn ihr uns schreiben wollt oder auch ein Autogramm haben wollt, dann schreibt ganz einfach WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. René, 18 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo René. Meine ist auch im Grunde eine lustige Geschichte. Aha. Und zwar, ich bin mit meiner Freundin, ab abends frei, ich bin Koch vom Beruf und mal mein ganzes Können spielen lassen, schönen Abend gemacht, schön gekocht, schöne Stimmung gemacht und dann liegen wir im Bett, geben auf, schönes Vorspiel, alles super läuft und dann, ich habe so eine schöne große Schuhkiste mit Kondomen. Ja, eine Schuhkiste mit Kondomen? Ja, und ja, ein brauchen wir ja nur. Ja. Und ja, das Problem war, die war fast randvoll und das Problem war, wir konnten uns eine halbe Stunde lang nicht entscheiden, welchen Konto. Hast du da also verschiedene Farben und Größen mit Noppen, ohne Noppen, mit Erdbeergeschmack? Genau, genau. Und wieso hast du so viele Kondome? Ach, die haben sich so zusammengesammelt. Ja. Ich bin einfach mal in den Laden gegangen und habe jede Schachtel rausgenommen und hab mir die geholt. Also saßt ihr beiden vor der Schuhkiste und habt darüber diskutiert? Ja, also vor der Schuhkiste, Kopf in die Schuhkiste mehr reingesteckt, weil mein Bett ist nicht sehr hoch. Ja. Und die steht unterm Bett, habe ich rausgezogen. Und eine halbe Stunde habt ihr diskutiert? Ja, und wir konnten uns nicht entscheiden. Wer plädierte denn für welche Art der Kondome? Das ist eigentlich normal, ganz bizarre Schnuppe, aber wir wollten mal was Neues ausprobieren und ja, es gibt ja so viele tausende von verschiedenen Kondomen. Also war die Geilheit erstmal weg, ne? Nach einer halben Stunde Diskussion. Ja, es an dem Abend lief gar nichts. Wie? Es lief gar nichts mehr? Nein. Für welches Kondom habt ihr euch denn entschieden? Ja, für ein ganz normales. Ganz normales. So, und dann die Entscheidung war gefallen und wie ging es dann weiter? Ja, wir haben gemerkt, also wir haben überhaupt gar keine Stimmung mehr danach. Aber ihr hättet dann doch nochmal ein zweites Vorspiel beginnen können. Es war inzwischen, ja, 2 Uhr abends oder so. Also ich sehe schon, ich kann mir das vorstellen, ihr habt darüber diskutiert, wie teuer die Kondome sind, wie lang die sind, wo man die gekauft hat und so weiter. Und so kam man von Hölzchen auf Stöckchen und alle sexuelle Erregung und alles Denken über Sex war weg. Ja, genau. Einfach genau weg. So. Es war also totales Flaute. Tipp von meiner Seite, fürs nächste Mal immer ein Kondom schon mal parat legen. Ne? Gar nicht erst in diese Kiste reinkommen. Ich hab mein Wohnzimmer direkt neben meinem Schlafzimmer. Ja. Ich habe die Kiste jetzt aus dem Schlafzimmer rausgeräumt. Und dann diskutieren wir erst aus, welchen wir nehmen. Und dann. Was ist denn, Schlussfrage an dich, was ist denn dein Lieblingskondom? Was machst du am liebsten für eine Art von Kondom? So bunte, normal. Also ganz normal bunte. Irgendwelche bunte. Farben, so blau, grün. Ja. Und deine Freundin, mag die so Geschmackskondome? Eigentlich nicht. Schmeckt ja auch irgendwie ein bisschen künstlich, ne? Habe ich noch nicht probiert. Hast du nicht probiert? Probier mal so ein Kondom. Wirst mir zustimmen. René! Ja. Danke für den Anruf. Ja, danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Billy. Billy 35. Ja, morgen Domian. Guten Morgen. Hörst du mich gut? Ich höre dich gut. Du bist ein Mann. Ja. Ja, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Und zwar war ich früher Taxifahrer. Ja. Ich bin zwar 35, ist schon 10 Jahre her. Ja. Habe ich meine Frau abgeholt außerhalb der Stadt. Ich will die Stadt jetzt nicht nennen, ne? Mhm. Und das war so sonntags, nachts, schon ziemlich spät, nachts um 1 Uhr, rief ein Kunde an, er sollte abgeholt werden aus einer Kneipe. Mhm. Dann habe ich die abgeholt, das waren 2 Frauen, die haben mich erst eingeladen zu einem Kaffee, wie das so ist, die Uhr lief. Mhm. Dann stiegen die beiden ein, dann habe ich die eine Frau rausgelassen in der Stadtmitte und die andere wohnte dann außerhalb der Stadt. Mhm. Und auf der Fahrt bemerkte ich schon, dass sie... Also, wir unterhielten uns, rauchten eine Zigarette und so weiter. Ja. Du hast gemerkt, dass die Frau ein bisschen spitz war. Ja. Sagen wir es mal ganz platt. Sagen wir es ganz platt. Hm? Ja. Ja, und dann? Dann lud sie mich noch ein, ob jetzt irgendwo noch was los wäre, in einem Tanzcafé oder so. Hm. Ja, ich sag, ich kenne noch ein Tanzcafé, und dann sind wir dann dahin gefahren und dann hatten wir noch so einen letzten Tanz auf dem Paket. die Uhr lief weiter, sie bezahlt auch alles, ne? Wie, die Uhr lief, während ihr getanzt habt? Ja. Hey, sie hat dann alles bezahlt. Guter Geschäftsmann. Er hat vorhin alles okay, bezahlt, weiter. Bezahlt hat. Ja. Dann haben wir dann den letzten Tanz auf dem Tanzpaket abgelegt. Und dann bin ich mit ihr, wollte sie nach Hause erst. Und dann sagte sie, wir könnten aber uns woanders hinfahren, ne, wie sich das dann ergibt. Mhm. Da sag ich, wenn du meinst, mir ist das doch egal. Ne? Mhm. Dann sind wir dann in so einem Industriegebiet, hat sie mich da hochgeleitet. Mhm. Ich wusste, wo es war. Mhm. Und jetzt muss ich noch davor erzählen, sie hatte von dem Wirt, bevor wir einstiegen, so eine Milchtüte bekommen. Eine Milchtüte? Ja. Hä? Damit sie wieder nüchtern würde. Also jetzt hatte sie eine Milchtüte und ihr wart in einem Industriegebiet. Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert ist. Ja, jetzt lag die Milchtüte natürlich vorne bei ihr, neben dem Fahrersitz, unten auf der Erde. Ja. Ja. Und jetzt sind wir in dem Industriegebiet reingefahren und wie das dann so ist, ne? Dann man kam sich näher. Im Industriegebiet? Ja. Ja, klar. Wo sonst auch, ja. Dann kam es dann zur Sache, ich bin rübergestiegen auf die andere Seite. Ja. Und wie es dann zur Sache ging, habe ich nicht mehr an der Milchtüte und sie auch nicht mehr dran gedacht. Und dann ist auf einmal mitten im Akt die Milchtüte geplatzt. Vor dem Orgasmus wahrscheinlich noch. Ja, auf jeden Fall. Und platzte und es spritzte alles ganz weiß ins Taxi. Unten in den Fahrerraum. Oh Mann, rein, ne? Mann, Mann. War da deine Lust auch dahin oder... Hast du weitergemacht? Ja, wir waren mal kurz geschockt für ein paar Sekunden. Aber es ging dann weiter. Ja. Ja? Also du bist noch auf deine Kosten gekommen. Die Matte haben wir rausgeworfen. Es war im Sommer zum Glück, es war nicht kalt. Also auf deine Kosten im wahrsten Sinne des Wortes, während ihr da zugange wart, lief da die Taxi-Uhr auch noch? Ja, die lief weiter. Ja, du bist ja drauf. Du lässt das auch dir dann noch letztendlich bezahlen? Ja, das war früher. Das war früher so üblich. Musste man das. Kann es sein, dass du irgendwie so hier aus der Ecke kommst? Die Sprache kommt mir so ein bisschen bekannt vor. ist so ein bisschen rheinisch. Ja, ich wohne hier in der Nähe von Köln. Das ist schön. Was hat denn die arme, arme Frau dann zahlen müssen? Ich weiß nicht mehr, das waren so zwischen 50 und 60 Mark. 50 und 60 Mark hat sie bezahlen müssen. Ja. Dann war ihre Milchtüte im Eimer. Aber dafür hat sie hoffentlich guten Sex von dir bekommen. Ja, ich hoffe, wir hatten uns noch ein paar Mal getroffen. Ah ja, ja, das ist ein gutes Zeichen, ja. Du hast sie dann, nachdem ihr im Industriegebiet fertig wart, hast du sie nach Hause gefahren. Dann habe ich sie nach Hause gefahren. Bist dann aber nicht mehr mit hochgegangen. Nein. Das war eine Sexpanne mit einer Milchtüte. Ja. Auch eine schöne Variante. Billy, danke für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Tschüss. Mach so weiter, ne? Ja, ich bemühe mich. Tschüss. Wen haben wir denn jetzt? Ich glaube, Veit. Veit ist drei. Alle Dinge sind drei. Ja, Veit ist 23. Jo. Ne? Ja, genau. Und zwar, ja, ich hatte meinen ersten Freund gehabt und wir waren halt sehr experimentierfreudig, waren tierisch gut drauf und ja, der hat dann so die typische Schwulendroge mal mit ins Spiel gebracht, das kleine Fläschchen. Nennen wir es einfach Poppers? Ja, nennen wir es zum Beispiel mal Poppers, ja, genau. Und ich kannte das nicht, ich wusste nur, dass es halt irgendwie tierisch antörnen soll und so weiter. Mhm. Er hat dann so einen kräftigen Sog dran genommen und ich, naja, okay, dann machst du das auch mal. Und ja, hab halt richtig dran gesogen und dann merkte ich so, weil das in mir dann plötzlich dann anfing, das Herz zu rasen und... Wie das Gehirn aus dem Schädel flog? Ich bin halt sehr empfindlich, sag ich mal so, was körperliche Dinge angeht. Mhm. Und ich musste dann plötzlich anfangen zu zittern und dann bekam ich den absoluten Lachflash. Ich konnte nicht mehr. Ich habe einfach eine Viertelstunde wirklich schallend laut gelacht. Eine Viertelstunde? Mindestens. Ja. Ja, normalerweise wirkt dieses Zeug ja nur ein paar Sekunden, ne? Oder nicht? Naja, ich musste dann lachen und wenn ich einmal lache, ist eh alles zu spät. Der Nico hat dann auch gelacht und ja, dann war irgendwie die Kraft dahin und ja, wir sind dann doch recht friedlich ohne irgendwas nebeneinander eingeschlafen. Also der ganze Sex ist weggelacht worden quasi. Ja, genau. Und danach, als der Lachflash zu Ende war, warst du da schlecht drauf oder wie kann man deinen Zustand da beschreiben? Ich war einfach K.O. Ich hatte Bauchweh und... Ja. Ja, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, deswegen lasse ich auch in Zukunft die Hände davon. Es ist auch ein übles Zeug, glaube ich. Ja, klingt schrecklich. Ich glaube, es ist ein Abfallprodukt von der Teppichbodenherstellung. Oder oh, bitte sag's mir nicht. Ihr seid dann eingeschlafen, ihr beiden. Ja. Und bist du denn dann auf deine Kosten gekommen oder dein Freund am Morgen danach? Und dann war's dann schön. Ja. Und ohne Poppers. Ohne Poppers. Ohne Poppers. Und du sagst nie wieder Poppers. Richtig. Das ist schön. Lieber Veit, danke für den Anruf. Ciao. Tschüss. Das sind ja schöne, nette, kleine Geschichten, die ihr mir erzählt. Und so muss das jetzt noch weitergehen. Mit Eva, 48 Jahre alt. Eva? Ja, hallo Domian. Ja, Eva. Ja. Du klingst aber weit weg. Du rufst aus Honolulu an oder so ähnlich. Nee, aus Wesseling. Aus Wesseling. Naja, das ist ja fast genauso weit weg. Deine Geschichte. Ja, also ich war 18 Jahre alt, hatte mein erstes Auto. Sexuell noch ziemlich unerfahren, fuhren wir mit zwei Pärchen auf so ein Bundeswehrgebiet. Aha. Ja, und dann waren da so Welle und haben wir gesagt, pass mal auf, hinten den überlassen wir das Feld im Auto, wir gehen raus. So, nachdem wir da draußen unsere Übungen vollbracht hatten, hatte ich das Gefühl, ich müsste mal urinieren. Ja. Allerdings muss ich davor schon sagen, da habe ich was gesehen, ne? Wie? Ich habe immer gesagt, da liegt einer. Aha. Und da hat mein jetziger Mann gesagt, das ist ein Stein. Mhm. Ja, das hat uns dann noch weiter nicht gestört. Ich bin ein bisschen nachtblind, ne? Also ihr habt in Anwesenheit des Steins Sex gehabt. Getrieben, ne? Richtig getrieben. Auf einem Bundeswehrgelände. Ja. Und mit dem Vorhaben seid ihr auch dahin gefahren? Nö, hat sich so ergeben. Okay, nun musstest du urinieren. Ja, und dann liegt der Stein weg. Nein, sag bloß. Der Stein lief weg. Aber ich dann in das Auto, zitternde Hände, der Schlüssel nicht rein. Dann habe ich den noch im Licht gesehen. Er war ein Bundeswehrsoldat, der hat da wohl übernachtet mit seinem Suff oder was weiß ich. Also es war ein Soldat. Es war ein Soldat, ja. Ja, also... mir war das, also sowas von stockfeinlich. Das glaube ich. Aber das war ja dann keine direkte Panne beim Sex, sondern eine Panne vor oder bei dem Urinieren. Ja, ne? Ja gut. Aber ich hatte ein unruhiges Gefühl. Im Nachhinein auch, ne? Nein, auch schon beim Sex. Ich denke, da liegt doch einer. Du warst da schon kritisch, ne? Als du ja, das. Ja. Aber dein Freund hat das mitgemacht. Und sie ja, hat, ich weiß nicht, man mich so veräppeln wollte. Hat, also denn dieser hat der Bundeswehrsoldat denn da gepennt oder hat er euch schon genüsslich beobachtet? Der hat sich überhaupt nicht bewegt. Erst wie es ein bisschen feuchter wurde. So, da, wie, hast du auf den drauf gepinkelt? Nein, aber da so ich hab mich an den Steinwald angelehnt. Ach so. Ja, so sind Bundeswehrsoldaten. Manchmal sind sie auch Steine und beobachten kleine Mädchen und Jungs beim Sex. Ja, das war sehr lustig. Und damals, das war 1968, also war das ja wohl noch ein bisschen beschämend, ne? Ja, klar. Heute wäre das alles ganz easy, ne? Ach, heute haben wir ja tot drüber. Gehst du heute auch schon mal mit deinem Freund nochmal aufs Bundeswehrgebiet irgendwo? Nee. Liebe Eva. Das haben wir nicht mehr nötig. Habt ihr nicht mehr nötig. Ihr habt jetzt euer Ehebett, ne? Nicht nur das. Nicht nur es gibt das. Auch andere Möglichkeiten. Da hast du recht. Wir lassen uns immer was einfallen. Alles Gute. Schönen Gruß an den Ehemann. Mach ich gleich weiter. Tschüss. Also einen Ehemann habe ich nicht, den ich jetzt grüßen konnte, aber trotzdem war es sicher sehr nett gemeint von Eva. Monika, 30, hallo. Ja, hallo Jürgen. Monika, ja. Sex mit Pannen. Ja, das ist allerdings auch schon so ungefähr 10 Jahre her. Ja. Und zwar war ich damals mit dem Neffen von meinem damaligen Chef zusammen. Mhm. Neffen von dem damaligen Chef? Mhm. Ja, ein Bäcker. Mein Chef war ein Bäcker. Mhm. Und der Neffe war auch ein Bäcker? Der war auch ein Bäcker. Wir haben uns in der Backstube gebacken, das ist immer so mal. Wie romantisch. In der Backstube. Nebenher backen die Brötchen. Ja. Naja, auf jeden Fall war irgendwann mal eine Party bei dem Chef. Ja. Und wir hatten was getrunken und konnte dann da schlafen. Dann haben wir oben in dem Kinderzimmer, wo sonst das Baby schläft, geschlafen. Also auch mein Freund, der Neffe. Mhm. Der Neffe, ja. Ja, und wir wollten extra total leise sein, haben uns extra wirklich total leise verhalten, damit die unten nichts mitkriegen. Ja. Und irgendwann am nächsten Morgen haben wir festgestellt, das Babyfon war an. Und das war dann auch bei dem Chef. Das Babyfon war verbunden mit dem Schlafzimmer des Chefs? Ja. Des Onkels quasi. Wir haben alles mitgekriegt. Was habt ihr denn da alles gesagt? Ja, ich habe auch ein bisschen über meinen Chef abgelästert. So. Ach du Jesus. Du hast erst abgelästert und dann, ja, hast du, so, und dann hast du gestöhnt. Ja, so ungefähr. Also wir haben uns dabei so ein bisschen unterhalten und ja, wir haben halt echt alles mitgekriegt. Gab es denn viele Sexgeräusche oder habt ihr es doch relativ ruhig gemacht? Ja, relativ ruhig schon. Aber so, dass die praktisch, da war ganz oben unterm Dach und die lagen praktisch da drunter. Da dachte man ja, ein bisschen unterhalten und so kann man sich ja ein bisschen etwas lauter stöhnen, geht auch. Aber mach's mir. Ja, so ungefähr. Und dann mit dem Babyfon, das war natürlich, und wir saßen dann am nächsten Morgen am Frühstückstisch. Ja, wie ist das denn rausgekommen überhaupt? Ja, wollte ich gerade erzählen, wir saßen am Frühstückstisch. Und dann meinte ich irgendwann, boah, ich hatte heute Nacht so einen Durst, aber wir haben es nicht getraut runterzukommen, wir wollten nicht noch so einen Krach machen. Mhm. Und dann meinte ich, haben wir mitgekriegt, dass ihr Durst habt. Ja, und dann Schock, und dann hat sie dann gesagt, Babyfon war an. Ne? Boah, das ist ja auch gemein, dass die sich das dann alles angehört haben. Ja, das war peinlich. Super peinlich. Da hast du wahrscheinlich jede einzelne Szene rekonstruiert, ne? Ja, so ungefähr. Was da gesagt worden. Waren die oder war der Chef, der Onkel, dann dir und euch böse? Nee, überhaupt nicht. Auch wenn du, obwohl du über ihn gelästert hast. Nee, weil ich hatte eigentlich von Anfang an immer ein gutes Verhältnis mit denen. Mhm. Aber ich sag mal, wenn das jetzt ein anderer gewesen wäre, wäre vielleicht ein bisschen sauber gewesen. Ja. Nachdem das dann klar war, ihr saßt dann ja immer noch am Frühstückstisch, ne? Bist du dann ganz rot angelaufen und hast kein Brötchen mehr runtergekriegt? Ich wollte nur nach Hause, nur weg und... Wie hat sich das Verhältnis denn weiterentwickelt? Ich hoffe, du bist heute verheiratet mit dem Neffen. Nee, aber ich nicht mit dem Neffen, aber mit jemand anders. Mit jemand anders, aber nicht aus der Familie? Nicht aus der Familie, nee. Ich hoffe, auch ein Bäcker. Nee, auch kein Bäcker, ein Automechaniker. Ist auch nicht schlecht. Ja, Monika. Wollte ich dich gerade noch was fragen? Jetzt habe ich es vergessen. Nee, ist es weg. Schöne Geschichte, auch von dir. Ja, gut. Also danke für den Anruf. Okay, danke, tschüss. Andreas, 22. Ja, morgen Jürgen. Guten Morgen, Andreas. Also, meine Geschichte ist eine etwas blutige Angelegenheit. Oh. Das ist vor knapp einem Jahr passiert, beim Kondomüberziehen. Mhm. Und zwar ist da... Also die Anatomie eines männlichen Gliedes ist ja so, dass zwischen Eichel und Vorhaut so ein dünnes Bändchen ist. Bei manchen, nicht bei allen. Bei dir offensichtlich ja. Bei mir war es damals noch. Ja. Und ich hatte schon immer Probleme mit Kondomen, mit normal großen Kondomen. Und die haben halt nicht immer so gepasst, wie sie sollten. Weil du einen überdurchschnittlich großen Penis hast. Ja, könnte man so ausdrücken. Ja. Und ja, es waren halt nur normal große Kondome da und die sollten dann auch irgendwie verwendet werden. Nur musste man dann halt ein bisschen mehr dran ziehen, damit sie passen. Mhm. Und auf einmal macht es dann plöpp und das Bändchen war durch. Das Bändchen war durch. Und das ganze Blut floss ins Kondom hinein und Die Lust verfloss auch. Ganz schnell wahrscheinlich. Ja, doch. Hat das wehgetan? Nicht so direkt. Also ich kann Blut sowieso nicht sehen und mir ist direkt schwummelig. Du bist erstmal ohnmächtig geworden? Nein, das nicht. Nein. Also ich bin direkt zum Klo gegangen und habe das da praktisch ablaufen lassen, das ganze Blut. Und ist es dir, hast du das Ding selbst aufgezogen oder hat es deinen Partner oder deine Partnerin gemacht? Das Kondom abgezogen, das habe ich dann selbst gemacht. Nee, aufgezogen, dann wer war verantwortlich für den Riss des Bändchens? Ja, das war ich. Das warst du. Also, da kann ich meiner Freundin da keine Schuld geben. Ja. Das war ich. Hast du da Angst gehabt? Hast du gedacht, jetzt ist irgendwann, man weiß ja auch nicht direkt. Ja, klar. Also so von wegen, mein Gott, was ist da jetzt kaputt gegangen? Ja, genau. Er funktioniert nie wieder, hast du wahrscheinlich gedacht. Ja, ne? Klar. Und bist direkt zum Notarzt gegangen? Ja. Wirklich? Wussten wir nicht. Also wir sind dann nachher ins Krankenhaus gefahren, ganz klar. Wir meinten dann auch irgendwie, ja, sie hätten nicht unbedingt vorbeikommen müssen und so weiter. Wäre auch so verheilt, aber dann haben sie es dann doch noch genäht. War das abends? Nee, es war morgens. Es war morgens. Und dann bist du ins Krankenhaus und da hat er das genäht, das Bändchen? Nee, das Bändchen war futsch. Das war so. Welchen Vorteil hat es jetzt, dass das Bändchen weg ist? Es hat große Vorteile. Große Vorteile? Ja, weil... Klär uns auf. Oder lass mich raten. Ja. Es könnte ja sein, dass du jetzt mit der Vorhaut noch viel intensiver spielen kannst. Sprich, du kannst sie noch viel weiter runterziehen. Ja, das auch. Ja. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Ich hatte sowieso immer ziemliche Probleme mit der Vorhaut. Also es hat sowieso immer ein bisschen gezogen und von daher ist da jetzt wirklich absolut schmerzfrei. Also es flutscht sein sollte. Es flutscht wie geschmiert. Ja, ja. Und ich hoffe, dass du demnächst dann auch immer so, es gibt ja Übergrößen, ne, von Kondomen. Ja, ja, ja. Sodass da gar nichts Schlimmes mehr passieren kann. Richtig. War dir das peinlich eigentlich da im Krankenhaus? Ja, absolut. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das so rauskriege, jetzt wirklich zu sagen, was da passiert ist. Du hast es aber ziemlich cool erzählt jetzt. Ja? Ja, hast du. Ich stelle es mir im Krankenhaus nur peinlich vor, wenn man da dann sitzt und vielleicht so gynäkologisch tunmäßig und drei nette Arzt, Schwestern, Helferinnen stehen daneben und war das ja, so? Ja, ich hatte zum Glück männliche... Ah ja, dann geht das weiter. Also jetzt ist alles wieder in Butter. Absolut. Und alles macht wieder Spaß. Ja. Und es fließt kein Blut. Bis jetzt nicht mehr. Ich hoffe, es bleibt auch noch so. Ja, das hoffe ich auch. Andreas, alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Sonja. Sonja ist 21. Und jetzt hier. Hallo Domian. Ja. Und zwar, meine Geschichte ist, da war ich 16 oder 17. Mhm. Und dann war ich bei meinem damaligen Freund. Naja, und dann haben wir so ein bisschen auf dem Sofa angefangen, so ein bisschen rumzuknutschen. Irgendwann wurde es noch mehr. Na, und beim Sex ist dann irgendwann das Sofa zusammengebrochen. Das Sofa ist zusammengebrochen. Also entweder war das jetzt ein Sofa von Ikea, nichts gegen Ikea, oder ihr habt wirklich wie die Wahnsinnigen da irgendwas gemacht. Ja, das war auch schon ein bisschen älter. Ein bisschen älter. Ja, und das Peinlichste daran war, das Unterteil ist nur an der Seite, wo die Lehne ist, abgegangen. Aha. Das heißt, wir beide sind dann in dieses keilförmige, in dieses Teil da reingerutscht und wir kamen am Anfang auch gar nicht mehr raus. Und wie ging es dann weiter? Also ihr lag dann da so in einem Trichter quasi, ne? Richtig. Mhm. Und dann, danach? Ja, also irgendwann haben wir uns dann doch wieder befreit, aber am Anfang ging das nicht, weil wir beide so lachen mussten. Ja, aber das war ja ein ganz netter, kleiner Unfall. Ja. Ich hoffe, oder gehe davon aus, dass euch das nicht die Freude verdorben hat. Oder habt ihr denn erstmal das Sofa repariert? Doch, ja. Wie, erst das Sofa repariert? Ja, klar. Und dann wieder rauf aufs Sofa? Nee, danach hatten wir dann doch keine Lust mehr, weil... Aha. Also es ist die ganze Sache dann auch geplatzt deshalb? Ja, seine Eltern waren ja auch zu Hause und das war ein bisschen laut, wo das Sofa zusammengebrochen ist. Ja. Habt ihr denn mal das Ganze ein bisschen beschnackt? Ich gehe mal davon aus, dass du aus dem Norden kommst. Ja. Ja, ne? Was die eigentlichen Ursachen waren von der ganzen Angelegenheit? Also er hat gesagt, das Sofa ist wohl schon ein bisschen älter gewesen. Ja. Es kann natürlich auch sein, naja, weil wir da so doll bei der Sache waren. Ja. Welche Lehren habt ihr daraus gezogen? Also ich ziehe jetzt doch Betten vor als alte. Ja. Aber es müssen solide Betten sein, ne? Doch. Ja. Hast du den Freund noch? Nee. Den nicht mehr. Leider nicht mehr. Leider? Ja. War der gut im Bett? Ja. Ja. Das vertiefen wir jetzt nicht nochmal. Oder nicht weiter. Liebe Sonja, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Tschüss. Gut, tschüss. 1 Uhr, jetzt haben wir Halbzeit, 1.30 Uhr und 30 Sekunden. Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio von 1Live vom WDR aus Köln und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema Sex mit Pannen oder Pannensex oder Sexpannen. Was ist euch schon alles so widerfahren beim Sex, was eigentlich nicht so widerfahren sollte? An lustigen oder vielleicht auch nicht so ganz lustigen Sachen? Eher waren es ja lustige Sachen, die wir gerade gehört haben. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wenn ihr mir die eine oder andere lustige und intime oder schräge Story erzählen wollt, dann solltet ihr anrufen und zwar 0180 5678 111. Mailen übrigens könnt ihr auch und das könnt ihr aus der ganzen Welt, wo auch immer ihr uns seht oder hört. Und zwar mailen bitte unter 1Live, zusammenschreiben im Kleinen, 1live@wdr.de, 1live@wdr.de. Joachim, 40 Jahre. 40. Ja, habe ich ja gesagt. Jetzt zu dir, zu deiner Sexpanne. Jawohl. Ja. Ja, wie soll ich dir das erzählen? Ich weiß es nicht. Jemand kennengelernt, ja. Und wir sind dann uns näher gekommen, mhm, und waren auch unwahrscheinlich geil aufeinander und sind dann im Wohnzimmer schon angefangen und dann sind wir ins Bettchen gekrabbelt, mhm, und dann habe ich sie so von hinten genommen und wir waren leider aktiv dabei und irgendwann hat die Kraft nicht mal ausgereicht. Und dann ist sie vorne mit den Händen zusammengebrochen. Du musst dir das Bett so vorstellen, das ist so ein Holzbett. Ja. Hatte ich dann auch so ein Geweih, du hast auch so ein niedliches an der Wand, so, ja, eine Art so ein bisschen. Ja. Stand da auch noch ab und dann ist sie vorne zusammengebrochen mit den Händen und ich bin wie so ein Pfeil auf das Geweih zugeschossen und das war der Kick des Jahrhunderts. Ich habe Sterne gesehen, es war toll, nur dann fühle ich in Ohnmacht. Ich habe jetzt nicht richtig verstanden. Bist du, wo ist das Geweih hin? Bist Nein, du auf, ich bin aufs Geweih geschossen. Du bist auf das Geweih geschossen. Ja, das heißt, davor gekniet und sich am Bett festgehalten. Ja, das heißt, du hättest aber auch dich erheblich verletzen können. Erheblich sehr, ne? Ja. Mhm. Ich war ganz gut schon verletzt. Also ist das Geweih vorne an die Stirn geknallt oder wie? Ich bin da reingestürmt. Mhm. Also du fast zwischen die, ich habe die Angewohnheit, ich habe immer eine Brille auf. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht abnehme. Sogar beim Sex? Ja. Damit du alles gut siehst, ne? Ja, nun. Also, das hätte übel ausgehen können, ne? Hätte sehr. Ich wurde ja noch eingeliefert ins Krankenhaus. In der gleichen Nacht? Ja, weil ich war ja noch 5 Minuten später ohnmächtig. Uiuiui. Und da wurde ich dann mit Krankenwagen weggefahren. Und dann, Mann, bin ich da bei denen im Krankenhaus aufgewacht und dann waren die nur so am Schmunzeln. Die machen das. Das ist natürlich eine schräge Sache, wenn du das im Krankenhaus dann so erzählen musst. Ja. Ich hoffe, dass mir das hier mit diesem Geweih nie passiert. Nein, es ist. Ich werde mich bemühen, dass es hier nicht passiert. Ja, das ist. Pass auf. Ich habe heute noch die Narbe. Ja, dann ist das Geweih verbannt worden da aus der Nähe des Nein, Bettes. Nein, das hast du immer noch. Ich bin mit der nicht mehr zusammen. Das war mir zu blutig. Das heißt, wenn du meine Sendung siehst und dieses Geweih siehst, siehst du immer rot irgendwie. Oder siehst Sternchen. Nein, man schmunzelt immer. Man schmunzelt und es fällt dann wieder ein, die Geschichte. Eine gute Erinnerung. Lieber Joachim. Ja. Alles Gute. Ich wünsche dir auch noch was. Danke. Schönen tschüss. Abend noch. Ja, danke schön. Okay, tschüss. Monika. Monika, 46. Ja, hallo. Hi. Hallo. Du der hast... arme Kerl, dem haben sie Hörner aufgesetzt, dem Vormann. Mann, ja, ja. Ja. Was ist denn dir passiert? Ja, mir ist Folgendes passiert. Wir haben einen Sohn von 17 Jahren. Mhm. Und der stört manchmal so ein bisschen. Und dann müssen wir halt immer Situationen abpassen, wo wir wissen, er ist in seinem Zimmer am Computer und das dauert dann. Der stört euch beim Sex? Ja, klar. Na klar. Macht er das extra oder ist das Zufall? Nee, das ist Zufall. Ne? Er ist natürlich nicht immer unterwegs jeden Tag, wenn er Schule hat. Und ja, wenn man abends eben Lust hat, dann muss man eben immer einen Moment abpassen, wo er mal so ein bisschen beschäftigt ist. Naja, wir haben also uns im Wohnzimmer das schön gemütlich gemacht und haben dann Sex gehabt und sind gerade fertig. Da hören wir tap, tap, tap, tap, tap, seine Schritte kommen. Mhm. Ui, wir schnell auseinander. Mhm. Uns irgendwie so, ha, ta, ta, ta, ta, einer im Buch und der andere hat am Radio gedreht. Unser Sohn kommt, setzt sich zu uns, kuschelt so ein bisschen. Mhm. Einmal guckt er seine Hand an, riecht dran und meint, wie ist ja eine eklige Sache hier, könnt ihr das nicht wenigstens trocken machen? War natürlich fallendes Gelächter auf allen Seiten. Wo hatte er denn hingegriffen? Wo war es denn? Auf dem Sofa, da wo wir eben gerade noch... Am Sofa war eine Pfütze übrig geblieben. Ja, genau. Und hatte ihr gar nicht... in der Schnelle nicht mehr zu wegzumachen. Wie peinlich, oder? Ja, auch nö. Wir gehen eigentlich offen miteinander um. Also. Habt ihr da gelacht oder habt ihr gesagt? Wir haben totgelacht. Ja, ja. Also mein Sohn war ein bisschen beleidigt. Also. Warum? Warum war er? Weil er da ausgerechnet reingefasst. Ach so, na gut, ja. Aber, es war eben, weil wir saßen, ta-ta-ta-ta, und so Löcher in die Luft. Und, Also ihr habt ein lockeres Verhältnis mit eurem Sohn, auch was Sexualität angeht. Ja, ja. Wir laufen viel nackt rum. Also wir machen keinen Sex, wenn er dabei ist oder vor ihm. Aber er weiß es dann halt, manchmal machen wir einen Zettel an die Tür, bitte nicht stören oder so. Wir haben gerade lustvolle Stunden miteinander. Genau. Jetzt habt ihr einen Fleck auf dem Sofa, was machen wir denn da? Och, die haben wir wieder weggekriegt. Kriegt man ja leicht mit einem Schwämmchen und ein bisschen Pril und so, ne? Ja, ja, kriegt man es wieder raus. Ja. Ein andermal hat er uns auch überrascht. Da haben wir auch gedacht, er ist im Keller, dabei ist er woanders gewesen. Stand also auch plötzlich im Wohnzimmer drin. Geht dann ganz cool zum Kühlschrank, nimmt einen Schluck Milch und meint, also euch kann man auch keine 2 Minuten alleine. Ihr habt's aber auch mit dem Wohnzimmer, ne? Ja, na, das ist so unser Gebrauchsraum. Ja, halt, ne? Ja. Also wir haben auch ein Bett, ein schönes Wasserbett. Aber immer nur Wasserbett ist auch langweilig. Macht denn, das muss ich jetzt gleich mal fragen, ich habe noch nie in meinem Leben Sex auf einem Wasserbett gemacht. Das ist anstrengend. Ist das was Besonderes? Es ist schön warm zum einen, ja. Ne? Es ist ja aber warmes Wasser drin. Schwabbelt das nicht immer und so? Und schaukelt ein bisschen. Also man kann da verschiedene Sachen nehmen. Man kann es hart federn, man kann es auch weich federn. Man kann mehr Wasser reinmachen, also von der Menge her oder weniger, dann ist es weicher oder härter. Wenn es dann richtig so zur Sache geht, gluckst das? Gluckst das dann auch? Tut es nicht, weil keine Luft drin ist. Ach so. Mhm. Aber es schaukelt natürlich. Ja. Und was ganz blöd ist, man kann sich schlecht abstützen. Also wenn du mit der Hand reinfasst, du sinkst eben ein. Ja. Und kannst dich nicht. Also du würdest sagen, zum Schlafen ist das vielleicht eine schöne Sache, aber für den Sex vielleicht nicht so der Geilste. Nö, also es ist schön da zu kuscheln und warm und weich und wir haben da auch Sex, aber man kann eben mehr machen auf einer etwas härteren Fläche. Auf der Wohnzimmercouch. Und demnächst immer ein paar Tempos oder Zever wisch und weg. Wir stehen ja schon parat, aber da kann man nicht. War dann zu schnell. Ja. Liebe Monika. Danke für deinen Anruf und die Geschichte. Ja, tschüss. Vielen Dank. Danke, tschüss. Hoffentlich hört uns heute Nacht Herr Stoiber nicht zu. Ihr werdet ja wissen, warum. Das ist ja der neue Saubermann der Nation. Der will ja Arabella Kiesbauer ans Leder. Peter, 38, hi. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Sexpanne. Das war mehr eine Panne für meine Freundin. Und zwar, wir waren zu Gange, sie nach oben, nicht unten. Und als es dann so richtig zur Sache ging, nahm sie das Kissen und biss da rein, weil sie auch mal ein bisschen lauter war. Mhm. Und plötzlich sprang sie auf wie von einer Tarantel gestochen und fing fürchterlich an zu weinen. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Mhm. Und da habe ich gesehen, dass sie sich dabei einen Schneidezahn abgebrochen hat. Ach. Ja, und da hat sie fürchterlich drüber geweint. Und da war das mit dem Sex natürlich vorbei. Jetzt nochmal. Wo genau hat die reingebissen? In das Kissen. Und dabei hat sie sich einen Schneidezahn abgebrochen? Abgebrochen, ja. Und ich musste den ersten Moment so lachen, dass ich gesehen habe, das sieht da irgendwie bescheuert aus. Da muss das doch ein gigantischer Orgasmus für sie gewesen sein. Dass keine Ahnung, da habe ich auch gar nicht nachgefragt. Also ich hatte mal einen Bekannten, das fällt mir gerade ein, wo du das sagst, einen schwulen Bekannten, der mit jemandem so abgefahrenen Sex hatte, dass er in eine Marmor, wie nennt man das, eine da wo die Blumen draufstehen, Fensterbank, in eine Marmorfensterbank gebissen hat und hatte sich auch einen Zahn abgebrochen. Aber im Kissen, das ist ja dann noch eine Nummer heftiger irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja, und am nächsten Morgen ging das Theater wieder los, als sie dann das erste Mal richtig in den Spiegel geguckt und da fing sie wieder an zu heulen. Wie weit war der Zahn abgebrochen? So richtig so, zur Hälfte? Richtig so drei Viertel, also da war nur noch so ein kleiner Stumpen übergeblieben. Ja. Der war wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen marode, aber ja. Trotz alledem. Aber irgendwie ein Kompliment an die Frau, das ist eine Frau, die sich richtig gehen und fallen lassen kann. Ne? Ja, das war klasse. Das ist allerdings auch schon 18 Jahre her. Das war so die erste längere Beziehung, die ich damals hatte. Und mit der Frau habe ich heute noch guten Kontakt, wir telefonieren jeden Tag und so. Also. Aber ich werde morgen, ich habe das auch jetzt aufgezeichnet, ich werde das morgen mal vorspielen, da wird sie wahrscheinlich drüber lachen. Aber so eine Sache mit den Kissen ist euch dann in jüngster Zeit nicht mehr passiert? Nee, das war das erste Mal. Habt ihr noch Sex miteinander? Bitte? Nein. Würdest du gerne, muss ich jetzt mal ganz indiskret fragen. Also, ihr Mann wird das morgen auch sehen. Also nein, das sind Geschichten aus der Vergangenheit, das ist mir völlig klar. Lieber Peter, danke für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Sandra, 22 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Sandra. Ja, also mir ist was ganz Witziges passiert. Und zwar, ich hatte mit meinem Freund Petting gemacht, weil ich meine Periode hatte. Mhm. Und dann habe ich meinem Freund halt eine geblasen. Einen, sagt man, aber egal. Ja. Halt einen geblasen. Ja. Und und dann habe ich halt den Liebestropfen gespürt. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, pass auf, wenn du richtig hochkommst, sag mir bitte Bescheid. Ja. Und ist dann halt hochgekommen und ich habe den Mist halt runtergeschluckt und habe in dem Moment tierisch auf den Dödel gekotzt. Wirklich? Ja. Also weil du dich quasi verschluckt hast? Und nein, weil das hat halt ekelhaft geschmeckt. Ach so, wirklich aus Ekel heraus? Ja, also ich habe ihn halt gewarnt. Und wir wollen uns mal ein bisschen netter ausdrücken. Also du hast ihm dann auf seinen Penis erbrochen. Ja. Das war halt also sehr witzig. Also sehr witzig. Nicht so witzig für deinen Freund wahrscheinlich. Nee, also ich habe ihn halt gewarnt gehabt und... Aber Sandra, ist es wirklich so ekelhaft, dass man dann erbrechen muss? Ja, für dich schon, oder? Ja, also ich fand es ekelhaft, weil der Liebestropfen, der hat mir schon nicht geschmeckt. Das war schon so ein komisches... Es war halt bitter. Mhm. Ja, und daraufhin habe ich ihm halt gesagt, sag mir bitte halt Bescheid, bevor du halt richtig vor... hochkommt. Hat er das denn extra nicht gesagt oder konnte er sich gar nicht dann mehr so beherrschen? Er konnte sich also nicht beherrschen und ich habe das dann halt runtergeschluckt, weil ich hatte mich an dem Moment auch erstmal erschrocken. Interessant ist ja, dass du so schnell reagierst und dann sofort es dann wieder hochkam. Ne? Ja, weil ich habe mich auch teilweise davor geekelt. Ja klar, ist mir schon klar. So, jetzt war er beschmutzt, ne? Was habt ihr dann gemacht? Ja, er war natürlich ein bisschen sauer darüber. Mhm. Klar, also was ich dann halt gemacht habe, ein Handtuch schnell geholt und dann sauber gemacht. Ja. Und danach reicht dann natürlich duschen. Ich glaube, dass er so schnell diese Art der sexuellen Praktik von dir nicht mehr verlangt. Ne? Doch, schon. Man nimmt ja gerne so einiges in Kauf wahrscheinlich dann. Ja, nur es war halt auch, da war ich halt noch sehr jung gewesen, weil ich kannte das halt noch nicht. Mhm. Man muss ja halt alles ausprobieren. Ja, genau. Und heute als erfahrene Frau siehst du schon ein bisschen anders, oder wie? Ja, natürlich. Aha. Du meinst jetzt die Männer halt vor, Leute, wenn ihr jetzt hochkommt oder so, direkt wirklich Bescheid sagen, weil ich waren die alle schon vor. Also das heißt, das könnte dir durchaus nochmal passieren. Ja, mit Sicherheit. Und das möchte ich halt jedem ersparen. Ja. Also alle Männer, die mit Sandra zu tun haben, ihr seid jetzt vorgewarnt, das funktioniert bei Sandra so, wenn ihr nicht aufpasst. Ne? So ist es. Ja, also ich habe meinen Freund, bin ich auch sehr glücklich mit ihm zusammen, mal abgesehen. Ja. Und wenn ich das halt mache, ich sage dem also auch, das und das ist mir passiert und ich möchte dir das gerne ersparen. Und bisher ist es gut gegangen? Bis jetzt ist es sehr dann gut gegangen. Dann wünsche ich euch beiden, dass es auch weiterhin so gut läuft. Domian? Ja. Immer, ich habe eben einen Fehler gemacht bei der Reaktion. Kannst du mich mal kurz nochmal rüber beamen? Dann müssen wir dich gleich nochmal zurückrufen. Ja. So machen wir das dann, ne? Ja, das leg ist jetzt mal, leg jetzt mal auf. Okay, okay, tschüss, Sandra. Tschüss. Markus, 28. Hallo. Ja, Markus, hallo. Hallo. Sexpan. Ja, eine lustige Sex. Erstmal schön, dass ich reingekommen bin in die Sendung. Super klasse. Ich finde die Sendung total geil. Ja. Und mir ist eine relativ lustige Anekdote passiert. Mhm. Ähnlich wie das, was wir eben hatten. War ja auch lustig, ne? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Ich war auf einer Party in meiner Heimatstadt Bückeburg, ganz kleines Nest bei Hannover. Bückeburg? Ja. Bückeburg. Mhm. Ja. Und das war so eine Party, ganz locker, ganz, ganz easy. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, 35 Jahre. Ich habe die mitgenommen nach Hause, war so ein One-Night-Stand. Mhm. Und wir waren zusammen im Bett. Naja, und es kam so, wie es kommen musste. Wir sind zusammen, hatten einen wunderschönen Orgasmus. Nur leider ist eins passiert, was nicht hätte passieren sollen. Ja. Sie hat ein bisschen zu heftig reagiert. Das heißt, sie hat mir ins Bett gemacht. Das heißt also, dass sie... gepinkelt oder was? Bitte? Gepinkelt? Nee, nicht gepinkelt, doch ein bisschen mehr. Aha. Also auf gut Deutsch gesagt, sie hat mir ins Bett geschissen. Aha. Ja, das ist war, verständlich jetzt, ja. Das war eine Reaktion, die ich in meinem Leben noch nicht erlebt, ne? Und wir haben da echt gelegen, haben uns angeguckt und ich habe angefangen zu lachen und sie dann auch und damit war die Sache im Prinzip gegessen. Und ich habe sie 2 Wochen später wieder getroffen. Mhm. Und das war, glaube ich, das komischste Erlebnis meines Lebens, weil ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich verhalten sollte. Mhm. Ne? Mhm. Wie hast du dich verhalten? Ja, ich habe erst überlegt und dann habe sie angeguckt und wieder weggeguckt und wieder angeguckt und wieder weggeguckt. Mhm. Und sie fing an zu grinsen und fragte, ist die Bettwäsche wieder sauber geworden? Und da konnte ich einfach nicht mehr. Ich habe mich so tot gelacht. Also ihr habt darüber gelacht, ihr habt es ja, lustig genommen. Aber in dem Moment weiß ich gar nicht, ob ich das lustig fände. Das war in deinem Bett, ne? Das war in meinem Bett. In deinem Bett in Bückeburg. Ja, genau. Und dann, das ist ja nun dann doch schon auch ekelhaft, ne? Was hast du dann gemacht? Was habt ihr dann in dem Moment danach gemacht? In dem Moment war es der totale Schock. Ich habe echt nicht gewusst, was ich machen soll. Dann habe ich einfach aus Reflex gelacht. Ja gut, aber dann, nach dem Lachen, war es denn eigentlich viel? Nee, es ging so. Also, sie hatte wohl nicht viel gegessen. Und dachte, ich weiß es nicht. Das ist ja beruhigend. Aber du musst ja dann irgendwie schon in der Nacht das Bett abgezogen haben. Ja, klar, gleich sofort. Sie haben ruckzuck das Ding abgebrochen, haben dann... Ich habe das Bett abgezogen und sie hat sich 1000 Mal entschuldigt, mir war das peinlich und so. Fandest du das denn nicht so im Nachhinein dann so den vollkommenen Abturner in Sachen Erotik? Fandst du die Frau dann... Ich habe also nie gedacht, dass ich eine Frau so gehen lassen kann. Also hätte ich das nie fast in meinem Leben erwartet. Hat dir das fast gefallen, dass das passiert ist? Nee, gefallen hat mir das auf keinen Fall, weil das war doch schon eine ganz schöne Sauerei, das wieder rauszukriegen. Ne? Also das muss man dann doch schon kochen in der Waschmaschine. Mhm. Also du hast keinen Ekel vor der Frau dann gehabt danach? Nein, habe ich nicht. Ich glaub, es ist zwar nie wieder was zwischen uns passiert, vielleicht auch deswegen, aber ich habe gesagt, okay, das hätte ich nie geglaubt, dass sowas passieren kann. Aber habe ich auch noch nie gehört. Und ich glaube, ich hätte da distanzierter reagiert. Ich glaube, dass ich dann auch einen Ekel gehabt hätte. Ja, vielleicht lag es daran, dass ein bisschen Alkohol mit im Spiel war und dass wir so beide so locker reagiert haben. Mhm. Ich meine, ihr war völlig höllisch panisch. Ich weiß echt nicht, was ich hätte machen sollen. Ich hätte sie nicht anschreien können. Nein, natürlich nicht. Klar, wird ihr das un... Ein Ekel ist dabei, natürlich. Ja. Das ist völlig locker. Also auf jeden Fall, ihr habt es dann danach, als ihr euch wieder getroffen habt, sehr locker gesehen und man hat geschmunzelt. Ja, wir haben da auch nicht darüber gesprochen, wir haben es auch keinem erzählt. Also das ist das erste Mal und der Name von ihr wird nicht fallen. Nein. Das weiß keiner und so und von daher ist es wurscht, ne? Das ist wahrscheinlich auch noch nie in Bückeburg passiert. Doch einmal, deswegen. Ja, einmal, ja, genau, einmal. Vorher bestimmt noch nie. Markus. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Marion dran. 24 Jahre. Ja. Hallo Marion. Hallo. Jetzt zu dir und deiner Sexpanne. Ja, also das war relativ lustig. Mein Freund und ich, wir haben halt im Bett gelegen und wollten miteinander schlafen. Mhm. Und ich habe oben drauf gesessen und mit einmal guckt er mich so richtig trocken an und meint so ganz trocken, los, jetzt lass uns nach Laramie reiten. Was? Nach Laramie reiten? Los, lass uns nach Laramie reiten. Ja. Das ist ja ein cooler Spruch. Das sage ich demnächst auch immer. Ja, ich habe mir in dem Moment nichts bei gedacht und mit einmal sagt er, kurz vor Hannover sind wir schon. Kurz vor Bückeburg wahrscheinlich. Ja. Und ich habe mit einer so einen Lachanfall gekriegt, also ich konnte nicht mehr runter, unter mir gelegen und hat nur gesagt, lass mich mal. Ich konnte nicht mehr. Ich habe nur einen Lachanfall gekriegt, er hat unter mir gelegen und konnte nicht weg. Lass uns nach Laramie reiten, das finde ich ja wirklich sehr schön. Sehr schön. Also ihr seid ja nicht weiter als Hannover gekommen. Nee. Nee. Das war kurz vor Hannover und dann... War es das? Ja, das du, war's. Du hast nur noch gelacht. Ja. Und es ist nichts weiter mehr passiert. Nichts weiter. Und er hat wahrscheinlich nie in seinem Leben wieder zu dir gesagt, lass uns nach Laramie reiten. Nee, seitdem nicht mehr. musstest du denn so heftig lachend reagieren? Oder hättest du mich doch mitreiten können? Also ich musste in dem Moment so lachen, weil ich das nicht erwartet habe, ja, dass halt so ein Spruch kommt. Weil er das auch ganz trocken gesagt hat. Ne? Ja, so richtig trocken und so ganz locker. Ich dachte, lass uns mal nach Laramie reiten und... kurz vor Hannover sind wir schon. Ich glaube, das hat sehr viele Leute inspiriert, jetzt unser Gespräch. Ich glaube, gleich wenn unsere Sendung vorbei ist, werden sehr viele Menschen in Köln, in, nicht nur in Köln, sondern in Deutschland, werden zu ihrem Partner sagen, komm, lass uns doch nach Lernen. Danke für deinen Anruf auch. Tschüss, Mario. Ja, tschüss. Tschüss. Mario, 27 Jahre alt. Ja, hi, Domian. Ja, hi. Endlich mal durchgekommen. Endlich. Und zwar folgendes. Ja. Ich habe mit meiner Freundin einen schönen Abend gemacht. Und da ich ganz gerne Spielchen mache, so, haben wir ein paar Weingummis genommen. Mhm. Und ich wollte sie so ein bisschen oral befriedigen. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich ihr ein paar so reingesteckt. Mhm. Ne? Und ja, dann halt so mit der Zunge rausgeholt. Mhm. Und auf einmal merken wir, dass wir ein paar nicht mehr rausbekommen. Ne? Oh, war ja. Tja. Das haben wir auch dann gedacht. Und dann, ich habe gesagt, ja, bleib mal jetzt ganz ruhig. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen nervös jetzt, ne? Mhm. Und ich versuche das mal rauszukriegen. Alles versucht, ne? Ja. Und dann fingen sie an zu weinen. Mhm. Und sagte... Da war die Sache schon sehr ernst? Ja, die Sache war sehr ernst. Ja. Dann fingen sie an zu weinen und sagte, Mensch, ins Krankenhaus. Ich sag, ach, probier mal mit der Dusche, dass es irgendwie rausflutscht. Mhm. Ne? Zu welcher Tageszeit oder Abendzeit war das? Als das ja, das war nachts, so um 1 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, da wir ja mal jede Nacht eine Sendung gucken. Die ist jetzt auch hier und nachts, die gerade zu. Ne? Ja. Erzähl mal, wie es weiterging. Ja, ich sag dann, probieren wir mit der Dusche, dann flutscht das vielleicht raus, damit es noch feuchter ist. Ne? Mhm. Ja, und die Weingummis, ne, die wurden immer dicker. Ich würde sagen, die dunsen ja so auf. Ne? Ja, die dunsen auf. Ne? Ja, und dann fing sie halt noch weiter an zu weinen und ich wusste auch nicht mehr, Mensch, ich habe alles versucht mit der ganzen Hand überall abgetastet, mit den Fingern und ich habe es nicht gekriegt. Ne? Dann teilweise habe ich das gefühlt und es ging nicht raus. Ne? Ja, und dann? Ja, und dann Panik ohne Ende und dann zack, hatte ich sie. Ne? Aha. 3 Stück auf einmal. Ne? Die waren richtig so zusammengeklebt. Wie dick waren sie denn schon? Ja, die waren schon... Du kennst ja diese Lachgummis, ne? Mhm. Weiß nicht, ob du die kennst. Doch, ne? Kenn ich. Und wie dick waren die? Ja, sie waren so ein bisschen... Kannst du dir vorstellen, wenn du 3 Stück zusammenklebst, war das schon ein ziemlicher Klumpen. Und die saßen halt ganz oben in der Gebärmutter. Ja. Halt, ne? Aber was für ein Glück, das ist dann doch noch so. Ja, stell dir mal vor, hätten sie ins Krankenhaus gehen müssen. Ne? Das ist dann auch nicht unpeinlich, ne? Nee. Ja. Und ja, da war der Arm dahin. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und eure Devise heißt sich ja auch beim Sex nie wieder Gummis, ne? Nie wieder Lachgummis. Nie wieder Lachgummis. Ja, das. Und da habe ich mal noch eine Frage an dich. Ja. Was schreibst du dir eigentlich immer da auf? Die Namen von euch. Die Namen. Von euch lieben allen, damit ich die auch immer wieder präsent habe. Oh. Ist das okay? Ja. Ja, ist okay. Ja. Super. Weil die Sendung, stehen, ne? Die stehen hier auf meinem Monitor und ich schreib's mir hier auch nochmal auf. Ah, weil ich frag mich mal, Mensch, was schreibst du da? Mario! Also, machst du so eine Sendung und mach weiter so. Danke, meine Empfehlung an die Freundin. Ja, danke. Tschüss! Ciao, Domi. Antje ist jetzt dran und die ist 56 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Antje. Das ist ja toll, dass ich mal durchkomme. Mensch, finde ich auch. Also der Vorgänger hat mir die erste Frage schon aus dem Mund genommen. Ja. Nämlich, ich wollte dich fragen, ob du da deinen Arbeitsbericht immer nebenbei schon schreibst. Ja, den schreibe ich an meinen Intendanten auch noch. Ich schreibe mir immer den Namen auf und den Arbeitsbericht an den Herrn Pleitgen und das schicke ich dann immer danach noch weg. Gut, also dann haben wir das ja schon mal geklärt. Ja, genau. Ne? Dann ist mir aufgefallen, dass technisch immer so eine Verschiebung da ist. Das heißt, im Fernsehen hast du eine andere Mundstellung, will ich mal sagen, als das, was jetzt durchs Telefon kommt. Das kann sein. Aber im Fernsehen ist es wieder synchron. Wenn du hinterher den Lautsprecher einschaltest, das ist mir schon klar. Das ist auch eine ganz witzige Feststellung so nebenbei. Jetzt aber zur Sache. Und zwar, das ist ungefähr 13, 15 Jahre her. Da hatte ich also einen Freund, den ich mal so richtig schön verführen wollte. Damals war ich also noch so ein bisschen ernster bei so schönen Stunden. Heute würde ich das wahrscheinlich noch ganz anders angehen. Mhm. Ich hatte also alles sehr schön gemacht mit Kerzenlicht und Sekt, alles schön auf dem Fußboden drapiert. Mhm. Ich mich entsprechend dann angekleidet mit Dessous. Alles sollte so wunderschön kuschelig sein. Schöne Musik. Ja, das kommt jetzt gleich. Ah, ja. Das war also im Sommer, irgendwann im August, ein wunderschöner lauer Abend. Mhm. Also später Abend war das dann schon. Mhm. Und naja, also wir waren also sehr, sehr gespannt schon für auf das, was da nun so geschehen sollte. Und ich greife also so fast im Dunkeln noch schnell zu meinen Schallplatten, damals waren es noch Schallplatten, um eben, wie du schon gerade meintest oder vermutetest, noch eine schöne Kuschelmusik aufzulegen. Naja, und das dauert ja den Augenblick, bis der, oder dauerte einen Augenblick, bis der Plattenspieler, der nun in Gang gesetzt wurde. Während der Zeit haben wir nun schon so ein bisschen mehr da mit uns veranstaltet. Und plötzlich fängt diese Musik an und ich bin also wie erstarrt, weil plötzlich Mario Lanza die wunderschönsten Weihnachtslieder sang. Stille Nacht. Es ist ein Ros ins Pony. Oder ihr Kinderlein kommet. Ich habe so, also wir haben uns dann also wirklich auf den Teppich geschmissen und nur noch gelacht. Ja. Von Sexstimmung war natürlich nicht zu spüren zunächst mal. Hast du denn die Stimmung nochmal rumreißen können? Ja, also nachdem wir uns dann wirklich ausgelacht haben, erst mal ein Glas Sekt getrunken haben, haben wir denn also unser Programm sozusagen in Tüdelchen dann doch noch durchgezogen. Aber ich meine, ist natürlich, man kann ja bei Weihnachtsliedern vielleicht auch kuscheln, ne? Nee, aber es ist ja so komisch. Es ist sehr komisch, ja. Eine laue Sommernacht und dann solche Musik ist vielleicht doch ein bisschen... Jetzt ist schon ein Bruch in der Stimmung. Welche Musik hast du dann aufgelegt und bei welcher Musik hat es dann geklappt? Das weiß ich nicht. Also irgendwas, naja, wirklich eine Kuschelmusik, also die ich immer so sehr schön finde, ne? Also das ist jetzt nichts Bestimmtes, aber eine bestimmte Richtung. Aber ich habe das also im Laufe der Jahre bei irgendwelchen Sitzungen mit Freunden, also schon so oft erzählt. Ist aber auch wirklich eine sehr schöne Geschichte. Und vor allen Dingen, wenn ich das höre oder als ich dieses Thema heute hörte, da habe ich gedacht, das ist genau dein Ding, wenn auch nicht so spektakulär wie viele andere. Aber sehr nett. Es war so komisch. Und schön, dass du es uns erzählt hast. Dann jetzt habe ich die Christina gleich noch dran. Antje, danke für deinen Anruf. Tschüss. Also, tschüss. Tschüss. Also, Christina, 28. Ja, hallo. Meine letzte Gesprächspartnerin heute. Deine Sexpanne. Ja, hallo Domian. Ja. Und zwar ist es bei mir so gewesen, ich hatte mit meinem Mann Sex und wir waren so schön in der Badewanne dabei und so. Und naja, so wie es dann ist, so hoch und runter und rutschig und schön. Und dann sind wir beide ausgerutscht und sind hingefallen. Ich habe mir den Arm gebrochen. Oh. Ja, und er hat sich den Fuß gebrochen. Oh, das ist dann alles weniger lustig, ne? Ja, es war sehr wenig lustig. Und naja, dann lagen wir da beide erstmal und ziemlich Schmerzen gehabt. Und ihr lag dann verletzt, richtig? Beide in der Badewanne? Ja, ich hatte den rechten Arm gebrochen. Ui, ui, ui. Und mein Mann hatte sich das linke Fußgelenk, glaube ich, war das. Er hat das linke Fußgelenk gebrochen. Ja, und dann ist er rausgerumpelt und hat dann den Krankenwagen gerufen. Ja, und habt ihr den Ärzten erzählt, wie das passiert ist? Ja, mussten wir ja. Man musste dann erzählen, so einen Krankenbericht, wie das passiert ist und so. Und war dir oder war euch das peinlich? Ja, doch sehr. Ja, ne? Man hätte doch auch schummeln können, ihr hättet doch irgendwas sagen können. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie... Man muss den ja nicht alles auf die Nase binden. Dann. Ja gut, aber in der Aufregung sag ich ja, klar, mal, auch nicht. Mensch, und wie lange hat das gedauert, ehe ihr dann wieder richtig fit wart? Also bei mir hat es, glaube ich, 6 Wochen und bei ihm waren es... Ja, da musste noch operiert werden, das Sprunggelenk war ja gebrochen. Also richtig Komplikationen. Bei ihm war es richtig heftig, ja. Also eine ganz lange Zeit hat es gedauert. Ja. Mehrere Monate. Ich glaube 3 Monate. Drei oder Monate, ja. Nie wieder Sex in der Badewanne, was? Doch. Doch. Doch. Ihr Unbelehrbaren. Ja, es ist schön einfach, weiß ich nicht, so unter Wasser und so. Aber ihr solltet euch dann vielleicht so eine rutschfeste Matte in die... Haben wir jetzt. Drauf. Habt ihr jetzt, ne? Ja. Ja, gut, das war eigentlich auch meine Geschichte. Das ist schön. Die Musik kommt, wir haben es genau getimt auf die Sekunde. Das ist schön. Vielen Dank für deinen Anruf und schönen Gruß an deinen Mann. Dankeschön. Tschüss, Christina. Tschüss. Tschüss. Lass uns doch nach Laramie reiten. Das war der schönste Satz der Sendung heute. Ja, das war Sex mit Pannen, so hieß unser Thema heute Nacht. Und das Thema vorgeschlagen hat Jan Hölz. In der Technik war Leo Scholten. Und morgen Nacht sind wir wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Wir sind hier im Radio bei 1 Live um 1 Uhr und hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen auch um 1 Uhr. Und ihr könnt ab 0 Uhr immer anrufen. Hier, da sind unsere Leitungen geschaltet und die Kollegen sind da. 0180 5678 111. Schöne Nacht wünsche ich euch. Macht's gut, bis morgen. Bye, bye.